بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. Die größten Feinde des Islams, die größten Feinde von Koran und Sunna, neben den Kuffar Asliyun und neben den Rafida sind es auch die Sufis. Wenn du unbedingt an Imam Ghazali halten willst, dann verlass die Philosophie. Und Sufismus ist Philosophie. Sufismus ist kein Ilm. Es gibt keine. Von wo willst du die Beweise für das, was du machst im Sufismus? Von wo willst du das finden? Zum Beispiel nehmen wir uns die Darawish. Ja, die Sufis von Konya, ja. Von wo sind die Beweise in Koran und Sunna für das, dass sie sich wie Geisteskranke im Kreis drehen? Verrückte, wo sind die Beweise dafür? Im Koran oder in der Sunna des Propheten? Oder die Praxis von irgendeinem der Sahaba, Ridwanullahi alaihim? Oder die Praxis von den Tabi'in? Oder irgendein Imam der Sunna? Wo? Von wo habt ihr das drehen im Kreise wie Verrückte. Stundenlang, das ist nicht der letzte, zwei, drei Mal. Allahu alam, welcher Iblis, welcher Shaitan ihnen diese Kraft gibt, dass sie sich so lange im Kreis drehen. Nicht jeder Derwisch kann sich drehen. Da gibt es bestimmte Regeln, wie, was. Und all diese Regeln haben ihre Namen. Wie heißt dieses Drehen? Ja? Wie heißt dieses Drehen? Bei den Sufis. Echt? Richtig. Aber von wo ist dieser Ausdruck? Vielleicht aus der arabischen Sprache? Ja? Oder ist das vielleicht Persisch? Oder Türkisch? Oder der euch diesen Schwachsinn eingeführt hat, weil er war. Wer war er? Ja? Wer war dieser Mann? Den sie Maulana nennen. Ja. Maulana. Jalaluddin. Ja. Rumi. Von wo hat er das? Wie kommt das? Die haben ihren Namen gegeben und Regeln und Bücher geschrieben und alles. Und wie man sich dreht und wie man sich die Hände kommt, ja, und bevor man beginnt, man macht Ruku nach vorne, dann kommt man zu Sheikh und man duckt sich und Sheikh küsst dich und gibt dir Baraka und dann beginnst du dich zu drehen. Ja, so oder so, egal. Von wo ist das? صباح النصر قد أقبل وصوت القهر قد أدبر وديني لم يعود هملا ونفسي لم تعود أصغر صباح النصر قد أقبل وصوت القهر قد أدبر وديني لم يعود هملا ونفسي لم تعود أصغر. Ein Sufi, zuerst lernt er den Batin und dann sucht er nach Beweisen. Beweise in Koran und Sunna findet er nicht. Dann sucht er nach rationalen Beweisen. Rational. Rationalisten. Ja? Sie geben dem Verstand was? Vorsprung über Koran und Sunna. Sein Verstand ist mehr wert als Koran und Sunna. Sein Verstand. Deswegen werden wir sehen, dass Koran und Sunna ist die einzige Quelle des Islams. Ja? Koran und Sunna ist die Gesetzgebung der Muslime. Deswegen werden wir sehen, dass in der Geschichte die Sufis haben sich niemals einem Tagut, niemals haben sie einen Tagut bekämpft. Einer, der Gesetze verändert und neue Gesetze vorschreibt. einer, der so etwas macht, ist ein Kafir. Warum? Weil er seinem Verstand Vorsprung gibt, Koran und Sunna auf die Seite legt und mit seinem eigenen Verstand ein Gesetz macht. فقوموا يا حماة الدين قولوها هو الأكبر فيا قهار يا جبار يا مولاي يا قدر سإن الذل من باغ ووغد في الدنا أحقر فيا لبيك يا كفلا ويا أشهى من العنبر صباح النصر قد أقبل وصوت القهر قد أدبر الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين بارك الله فيكم. Wir haben voriges Mal begonnen, über die Aqida der Sufis zu sprechen, weil, wie wir schon sagten, بارك الله فيكم, zu den größten Feinden von Islam, die größten Feinde des Islams, die größten Feinde von Koran und Sunna, neben den Kuffar Asliyun und neben den Rafida, sind es auch die Sufis. Barakallahu fikum. Wir haben voriges Mal, weil wir zu spät begonnen haben, haben wir einige Sachen bezüglich Imam Abu Hamid al-Ghazali, haben wir einige Sachen erwähnt. Und es ist zweifellos, jeder von euch weiß das, dass Abu Hamid al-Ghazali einer der größten Ulema von den Sufis ist, von allen Sufis. Imam al-Ghazali, Ibn Arabi und andere. Wir werden jeden einzelnen inshallah ta'ala erwähnen und dann später ein bisschen über ihn sagen, inshallah ta'ala. Wir haben erwähnt, dass Imam al-Ghazali, nachdem er ein Philosoph war, er hat sich der Philosophie gewidmet, danach war er ein Sufi und am Ende hat er das alles verlassen. Wenn wir uns sein berühmtes Buch anschauen, wie heißt das berühmte Buch? Ihya Ulumiddin. Wenn wir uns dieses Buch anschauen, werden wir sehen, dass er Bida überhaupt nicht erwähnt. Das Wort Bida, dass etwas Bida ist, وَكُلُّ بِدَعْتٍ بَلَالَ, das wird nirgends erwähnt. Es ist aber ein großes Buch. Nicht nirgends. Und das Buch ist voll mit gelogenen Hadithen, mit erfundenen Hadithen, Hadithen, die schwach sind oder gelogen sind. Voll. Das letzte Buch, was er geschrieben hat, heißt wie? Iljam. Iljamul Awam an Ilmil Kalam. Das Fernhalten oder Beschützen des Volkes oder der Menschen von was? Von der Philosophie, dass man die Menschen von der Philosophie bewahrt und beschützt. Da erwähnt er die ganze Zeit Bida. Und dass es das Bida das Schlimmste ist. Und dass derjenige, der nicht mit Koran und Sunna zufrieden ist, und er ruft dazu auf, dass man sich an die Aqida der Salaf hält, dass man den Glauben der Sahaba annimmt in den ersten Generationen, und dass man, er hat also sehr, sehr streng die Philosophie kritisiert in diesem Buch. Und sein Schüler, Abu Bakr ibn al-Arabi, nicht dass er, also Muhyiddin ibn al-Arabi, Muhyiddin ibn al-Arabi, ein Muschrik, ein Kafir, Hululi, einer, der glaubt, Allah hätte sich mit den Geschöpfen verkörpert oder vermischt, Tabarak wa ta'ala, nicht, dass ihr vermischt Abu Bakr, Ibnul mit Al, Alif und Lam. Ibnul Arabi Al-Maliki, von den Malikiya, ein Gelehrter, war unter anderem ein Schüler von Imam Al-Ghazali. Und er bezeugte also diese Tatsachen, dass Imam Al-Ghazali am Ende seines Lebens sich der Philosophie also entgegengestellt hat, um sie zu bekämpfen, und Sufismus, die Sufi-Akide zu bekämpfen. Und hat sich dem Hadith gewidmet, hat seine Zeit für Hadith geopfert, damit er also was, damit er Bukhari und Muslim studiert und andere Sunnen, andere Bücher der Sunna. Und damit ist er auch gestorben, rahimahullah ta'ala. Also hat sich losgesagt von dem, was vorher war. Deswegen, wenn jemand kommt und sagt, ja, Imam al-Ghazali dies, Imam al-Ghazali das, dann werden wir sagen, schau das Buch, also Iljam, Iljamul Awam. Schau dir das letzte Buch von Imam al-Ghazali,

dass, und nicht irgendwelche Namen, dass du jetzt kommst und sagst, wer ist dieser Sheikh? Die größten Ulema der islamischen Geschichte, die es gibt, die größten Ulema, die größten Imame der islamischen Geschichte, was sie über die Sufis sagen, ja, damit jemand nicht kommt und sagt, ja, die Sufis sind ein Mezheb im Islam. Die Sufis sind kein Mezheb im Islam. Die Sufis sind nichts anderes, außer eine Horde von Jahle, die nichts, die nur Schwachsinn im Kopf haben. Aywa, und das sollte man auch genau so formulieren, weil genau so formulieren es die islamischen Gelehrten, rahimahumullah ta'ala. Ja? Barakallahu fikum. Wenn du einem Sufi irgendwas sagst, egal ob es ein bosnischer Sufi ist oder ein albanischer, die ganze islamische Umma, egal welche muslimische Nation, hat diese Krebskrankheit. Ja? Sufismus ist wie ein Krebs, ja? dass die Umma zerfrisst und tötet, la haula wa la quwwata illa billah. Egal ob ein bosnischer Sufi, oder ein albanischer, oder ein türkischer, ein tschetschenischer, oder pakistanischer, oder ein indischer Sufi, oder die Sufis in Afrika, wie zum Beispiel in Sudan, oder Nigeria, oder sonst irgendwo, oder Somalia, ja, die sind ganz übel, ja? Was werden sie dir sagen, wenn du gegen irgendwas, von wo habt ihr das? Ja? Dieses Drehen im Kreise, dieses Hüpfen durch die Gegend, dieses Trommeln und diese Trompeten, was sie spielen, diese langen Trompeten, ich weiß nicht, wie dieses Eschflöten, aywa, ja? Und so weiter und so weiter. Und wie ihr übertreibt bei euren Schuyuch, bei euren Gelehrten, ja? Weil, wie ihr wisst, Barakallahu fikum, es gibt Stufen von den Sufis. Wir haben ja letztens gesagt, ja, was die islamischen Gelehrten sagen, Sufismus ist wie ein Meer. Wie ein Meer, aber nicht im positiven Sinne, dass jemand kommt und sagt, das ist ein Meer des Ilms. Nein, das ist ein Meer des Jahls. Manche sind nur reingetreten, ihre Füße haben sie sich nass gemacht. Manche stehen bis zu den Knien, manche bis zu der Hüfte, ja, manche bis zu den Schultern und manche ertrinken in ihren Jahl, in diesem Meer. Ja. Deswegen Sufis, man kann Sufismus niemals im positiven Sinne erwähnen. Jemand kommt und sagt, halas, das was du jetzt gerade gesagt hast, ist falsch. Zum Beispiel die Sufis haben eine schöne Eigenschaft, Zuhd, Bescheidenheit, Asketismus. Subhanallah, Subhanallah. Wer hat Zuhd in Wirklichkeit? Wen wollen wir mit dieser Eigenschaft, eh? Ich? Diese Eigenschaft zuschreiben, wem? Den Sahaban Ridwanullahi alayhim. Die Sahaba waren Zuhad. Die waren bescheiden. Ja? Und den Sahaba, wir sagen die Sahaba, Abu Huraira, Abu Darda, ja? Abu Zer, und die, das waren Zuhad, Leute der Bescheidenheit. Eine neue Eigenschaft. Akhlaq, die Sufis haben einen schönen Akhlaq. Das ist erstens überhaupt gelogen. Wir werden über ihren Akhlaq reden, wie sie wirklich sind. Ja? Die sind schon pervers. Aber wir werden viele dieser Sachen erwähnen. Ja? Viele ihrer Schuyuch sagen, alle Intimbereiche der Welt sind mir halal geworden. Es gibt Ulema bei den Sufis, die sagen, alle Intimbereiche der Welt sind mir halal geworden. Alle Geschlechtsorgane sind mir halal auf der Welt. Und wir werden erwähnen, dass jemand nicht kommt und sagt, das ist gelogen, du hast das erfunden. Allah, wir werden nur erwähnen, was die islamischen Gelehrten sagen. Wenn du zu diesem einen Sufi kommst und ihn sagst, von wo? Was sind die Beweise für das, was du sagst? Ja? Was werden sie dir sagen? Wenn du ihn darauf aufforderst, dass er in Akida der Sahaba guckt, in Akida der Salaf, ja? Die werden sagen, Qalu, yani Qalu, das ist Eigenschaft für alle Mushrikin. Ja? Bel wajadna alayha aba'ana. Wir haben auf diese Sache, das was wir machen, wir haben auf diese Sache, auf diese Akida, unsere Väter haben wir gefunden. Unsere Väter haben das gemacht. Geh jetzt nach Visoko zum Beispiel. Geh nach, das ist eine Stadt nicht weit von Sarajevo, außerhalb in Bosnien. Ja? Wer ist der Chef dort? Ja? Mullah Effendi, Syrien. Hast du von ihm gehört? Syrien ist der Hauptscheich von Syrien, heißt er. Ein Kafir von oben bis unten. Ja? Einer der schlimmsten Darawish, die schlimmste Sorte der Darawische, die es gibt. Ja? Geh dort, versuche mit diesen Leuten zu reden. Sie sagen, nein, nein, nein. Wir haben unsere Väter auf dieser Akida gefunden. Wa inna alle Atari Muqtadun. Und wir werden ihre Fußstapfen, werden ihr folgen. Geh nach Tschetschenien und erzähl ein bisschen über. Wahhabi. Nein, das ist unsere Tradition. Geh in Pakistan. Die schießen dich vielleicht da. Das Problem ist, sie sind bewaffnet. In Tschetschenien auch. Egal, wo du hingehst, die haben diese gleiche Eigenschaft. Die sagen, unsere Väter waren so, unsere türkische Tradition ist so, in Konya oder was weiß ich wo, unsere, Subhanallah, die haben ihre Väter gefunden, obwohl ihre Väter nichts wussten. Sie haben keine Ahnung gehabt von Akhida. Sie haben keine Ahnung gehabt von Ilm. Aber wir, Alhamdulillah, Rabbil Alamin, leben in einer Zeit, wo wir lernen können. Und ganz besonders Phase, in der sich manche von uns befinden, die Phase des Lernens und die Phase der Da'wa. Und das sollte man auf jeden Fall ausnutzen. Verstehst du mich, Barakallahu fikum? Jemand wird kommen und sagen, Wallahi, wenn ich zu meiner Familie gehe, sie werden sagen, Allah, du bist verrückt geworden, das ist unsere Tradition, unsere afghanische oder türkische Tradition. Wieso machst du das, wieso? Egal, sie sollen sich von dir lossagen. Aber deine Pflicht ist, dass du ihnen was, die Wahrheit sagst. Barakallahu, Barakallahu fikum. Das werden wir inshallah ta'ala nächstes Mal erwähnen. Und heute inshallah ta'ala werden wir schauen, dass wir einige Aussagen der islamischen Gelehrten erwähnen, wie zum Beispiel Imam Ibn Hasan. Imam Ibn Hasan, zum Beispiel ein berühmtes Buch von Imam Ibn Hasan. Welches? Al-Muhalla. Al-Muhalla bil-Athar. Al-Muhim. Imam Ibn Hasan ist allgemein bekannt. Imam Ibn Hasan al-Andalusi, rahimahullah ta'ala, ein berühmter Imam im Islam. Dass jemand nicht kommt und sagt, wer ist Ibn Hasan? Ich höre zum ersten Mal. Derjenige, der Fiqh gelernt hat, derjenige, der weiß, wer Abu Hanifa ist, oder wer Imam al-Shafi ist, oder Imam Malik, oder Imam al-Awza'i, dann muss er wissen, wer Imam Ibn Hasan ist. Denn wenn er das nicht weiß, dann hat er nicht gelernt, er lügt nur. Er sagt, ja, ich war in Azhar, ich habe Fiqh studiert. Kennst du Imam Ibn Hasan? Nein, du hast nicht Fiqh studiert, du lügst. Du warst irgendwo in Kairo spazieren, in den Märkten und was weiß ich, auf den. Ich war in Medina. Kennst du Ibn Hasan? Nein. Du hast nicht studiert, hör auf zu lügen. Einer, der Fiqh studiert hat, muss auch Mazhab al-Zahiri gelernt haben oder die Aussagen von Imam Ibn Hasan, rahimahullah ta'ala. Aywa. Imam Ibn Hasan hat ein Buch geschrieben. Al-Faslu fil Millati wal-Ahwa'i wal-Nihali. Also, dass man. Das Buch hat er über Sufis extra geschrieben. Das Buch hat er über Sufis geschrieben. Er erwähnt da verschiedene Sekten oder der Unterschied zwischen den Sekten. Wie das Buch von Imam al-Baghdadi, Al-Farqu bayna al-Firaq. Al-Farqu bayna al-Firaq, der Unterschied zwischen den Sekten. Der Unterschied zwischen den verschiedenen Sekten. Wenn wir sagen Rafida oder Shia, dann gibt es da unzählige Sekten, die man kennen sollte. Du kommst zu einer Sekte und sagst, ihr sagt, Ali wäre Gott. Die sagen, nein, das sagen wir nicht. Dann sagst du, okay, dann kommst du rein in die Moschee. Wenn er sagt, Ali ist nicht Gott, vielleicht sagt er, okay, Ali ist nicht Gott. Aber er hätte Prophet sein sollen, Jibril hat Fehler gemacht. Er ist vielleicht nicht diese Art von Rafidi, aber er ist eine andere Art von Rafidi. Ja? Verstehst du mich, Barakallahu fikum? Deswegen sollte man alle diese Sekten kennenlernen. Zum Beispiel bei den Sufis. Nicht alle Sufis drehen sich im Kreis. Nicht alle Sufis feiern den Geburtstag von Jalaluddin Rumi, dieser Maulana, wie sie nennen. Nicht alle feiern seinen Geburtstag. Nicht alle machen also Schirkiyat oder Kufriyat, die andere machen. Deswegen sollte man sie kennenlernen. Ganz besonders diese Sufi-Arten, mit denen wir es zu tun haben. Jemand wird kommen und sagen, die somalischen Sufis. Was kann er über die somalischen Sufis sagen? Wie sind ihre Kufriyat und Schirkiyat? Kann man nicht. Wir kennen sie nicht, oder nicht? Wir kennen sie nicht. Aber wir kennen eine Eigenschaft des Kufres bei ihnen. Und die ist bei den meisten Sufis in unserer Zeit maujud. Wie sagt man das? Anwesend. Vorhanden. Welche ist das bei den somalischen Sufis? Sie kämpfen mit den Kreuzrittern, mit den Salibiyun. Kämpfen sie gegen Muslime. Alas. Jemand wird kommen und sagen, ja, aber die machen nicht Zikr und machen nicht Hu-Hu und tun herum Mähen die Schafe und was weiß ich was, und herumbellen die Hunde und, wie, gibt es irgendwo einen Beweis, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam wie ein Schaf gebetet hat, sagt man, Mähen, Was macht ein Schaf? Diese Stimme von Schaf, wie nennt man das in der deutschen Sprache? Mähen, okay. Oder wie, keine Ahnung, wie ein Hund, dass er jault. Diese Art von Zikr gibt es bei den Sufis. Ben und Ben und irgendwelche Aswat, irgendwelche Stimmen, dass sie herum. Das machen sie, Wallahi. Das ist Zikr bei denen. Und nicht jeder kann es, sondern nur die besten Gläubigen, die besten Mu'minin können das machen. Hat der Prophet sowas gemacht? Dass er wie ein Esel herumjault und herumstöhnt. Ja? Die stöhnen bei ihrem Zikr und irgendwelche Aswat und so weiter und so weiter. Jemand wird kommen und sagen, ja, die somalischen Sufis machen das nicht. Die sagen, Wallahi, es ist ihnen genug an Kufr, dass sie mit den Kreuzrittern gegen Muslime kämpfen. Und deswegen sind sie Kuffar für uns. Und deswegen sind sie die schlimmste Sorte der Feinde des Islams. Ja. Die Sufis und die Schia in Afghanistan zum Beispiel oder in Pakistan. Wir werden sehr selten finden, sehr selten, dass Rafida, dass die Schia und die Sufis aufeinander losgehen, zum Beispiel in Pakistan oder in Afghanistan. Niemals! Sie werden nicht kämpfen, sie werden sich nicht streiten, sie werden niemals aufeinander schießen. Aber wenn es sich um Ahli Sunnah wal Jamaa handelt, dann sind sie alle miteinander verbunden, subhanallah. Ja? Inshallah ta'ala, beginnen wir inshallah ta'ala mit den Aussagen. Sagt Imam Ibn Hazm rahimahullah ta'ala, unter den Sufis gibt es eine Gruppe oder eine Sekte, sie behaupten, sie wären Awliya'ullah. Awliya'ullah. Was bedeutet Awliya? Ist Mehrzahl von Wali. Wali bedeutet Freund. Oder Schützling. Oder Geliebter Gottes. Ein Freund Allahs. Weil in unseren Sprachen, also in nicht-arabischen Sprachen, wie zum Beispiel Türkisch oder Bosnisch, oder nennen wir Awliya Mehrzahl oder Einzahl. Sagen wir Awliya, er ist ein Awliya. Aber das ist falsch, er nennt sich Waliullah. Waliullah, wie die Rafida sagen, Ashadu anna, wie ist der Sahn von den Schia? Ashadu anna Aliyan Waliullah. Das ist der Sahn von den Rafida. Den gibt es in Irak, in Iran, in Libanon. Sie sagen, Ashadu anna Muhammad Rasulullah, Ashadu anna Muhammad Rasulullah, Ashadu anna Aliyun Waliullah. Das ist ihr Adhan. Wenn du das irgendwo hörst, dann lauf weg. Weg von dieser Shaitan-Sekte. Du kannst eventuell wieder zurückkommen, aber nicht irgendwie. Das ist eine andere Geschichte, das ist eine Nummer. Zu groß. Sie nennen sich, also sie denken, sie wären Awliyaullah, die Freunde Allahs. Ist das nicht so? Bei den Sufis, das Wichtigste ist was? Awliya, Wali, Waliullah. Mein Sheikh ist Waliullah. Er hat Keramat. Allah hat ihm Keramat gegeben, er ist mit Keramat gestorben. Halas, es ist aus, du kannst bringen Beweise. Du kannst bringen, wie die Juden und Christen. وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَ نَحْنُ أَوْلِيَاءُ اللَّهِ وَأَهِبَّاءُ Die Juden und Christen sagen, wir sind Awliya'ullah, wir sind Allahs Freunde, وَأَهِبَّاءُ und seine Lieblinge. Das, von wem haben das die Sufis? Diese Ayah, Habibi, وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَ نَحْنُ أَوْلِيَاءُ اللَّهِ وَأَهِبَّاءُ Diese Ayah ist in Suratul Ma'idah. Suratul Ma'idah Nummer, kannst du später nachgucken, inshallah ta'ala. Von wem haben das die Sufis? Nahnu Awliya'ullah, wir sind Freunde Allahs, Awliya. Oder mein Sheikh ist Wali, und sein Sheikh ist Wali. Weil diese Wilaya kann man erben, an den besten Schüler. Zum Beispiel jetzt stirbt Jalaluddin al-Rumi, er erbt seine Wilaya, seine Freundschaft Gottes, die er errungen hat, mit seinem Zikr, mit diesem tagelangen Sieg wackeln, bis er durchdreht. Diese hat er weitergegeben an seine Schüler. Das gleiche Phänomen haben wir auch bei uns unten. Ali Dedo, manche nennen Deda und manche nennen Baba. Manche nennen Sheikh Baba so und so. Das ist bei den Sufis Baba. Und bei uns ist Dede. Dede oder Dedo? Ali Dedo hat seine Wilaya an Suleiman Bugar gegeben. Also, als er gestorben ist, hat er die Wilaya übernommen, weiter diesen Mist zu verbreiten. Also, und manche der Sufis, sie halten sich, dass sie besser sind als die Propheten und als Anbiya, also Anbiya wa Rusul, dass sie besser sind als Propheten. Bei vielen Sufis gibt es so etwas. Schaut, nimmst zum Beispiel diese Sekte, ich habe mir ein bisschen angeschaut wegen diesem Hodja, Jubbeli Ahmed. Ja? Die Leute haben keine Ahnung von Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Frag sie irgendwas von den Hadithen des Propheten Sallam. Wie hat der Prophet Sallam Hijra gemacht? Wie hat er gegen die Muschikin gekämpft in Badr und in Uhud? Wie hat der Prophet Sallam Briefe geschrieben an die Könige? Wie war die Sunna des Propheten Sallam? Wie haben die Sahaba gelebt? Er hat keine Ahnung davon. Er kennt Ahmed Jubbeli und auch diese andere, wie heißt der? Wie heißt der? Suleiman. Suleiman wie? Ilmi? Uninteressant. Diese Leute haben keine Ahnung von Propheten Suleiman. Der ganze Tagesablauf, sie reden über ihren Sheikh und reden und reden. Über ihren Wali. Warum? Weil er Allah nahe steht. Und sie sind überzeugt, dass das so ist. La hawla wa la quwwata illa billah. Aber wo sind die Sahaba, die dann Allah erleben? Wo ist ihre Wilaya? Wir werden dann später erfahren, was sie über die Sahaba sagen. Ja? Deswegen, meine lieben Brüder, nicht, dass jemand kommt, das habe ich auch voriges Mal erwähnt, dass jemand kommt und sagt, ja, ich habe einen Sufi, einen Nachbar. Oder in meinem Dorf gibt es Sufis. Aber sie sagen so etwas nicht. Warum? Weil sie Juhal sind im Sufismus. Sie kennen sich selbst mit dem Sufismus nicht aus. Sie sind nur einfach Schafe, die einem Sheikh ihre Seelen verkauft haben. Dem Teufel haben sie ihre Seelen verkauft. Und die sind Juhal. Wenn du ihn kommst und ihn die ganze Akide der Sufis erwähnst, er kann es selber nicht glauben, dass das so ist. Ja? Weil er ist ja auf dem ersten Niveau. Er ist ein Murid. Ja? Er ist ein Murid. Dann gibt es den zweiten Niveau. Wie heißt der zweite Niveau? Ja? Murshid. Und der dritte? Wasil, angekommen. Die Aya, wa'abud rabbeke hatta ya'tiyaka al-yaqin, und bete deinen Herrn an, bis dir der Yaqin kommt. Diese Aya. Was sagen sie über Yaqin? Was bedeutet Yaqin in dieser Aya? Yaqin bedeutet Tod. Und bete deinen Herrn an, bete Allah an, bis dir der Tod kommt. Befehlt Allah subhanahu wa ta'ala seinen Propheten alaihi salatu wassalam. Und dieser Befehl gilt für alle Muslime bis Yawm al-Qiyamah. Ja, du kannst nicht 3 Tage Muslim sein und dann später kehrst du wieder zurück in deinen Kufr und Schirk. Bis zu dem Tod, halas. Ja? Weil wenn du stirbst, wenn dein Körper stirbt, beginnt das richtige Leben, subhanallah. Elohim, die Sufis sagen, wa abud rabbeke hatta ya'tiyaka al-yaqin, bete deinen Herrn an, bis dir der Yaqin kommt. Yaqin bedeutet dieses Wusul, dass du diesen Yakin erreichst, das ist eine Daraja, ein Rang. Bei dem du, wenn du ihn erreicht hast, diesen Yakin, musst du nicht mehr wa'abud rabbeke, bete deinen Herrn an. Bis du diesen Yakin erreicht hast. Wenn du ihn erreicht hast, der erste Teil von Aya gilt nicht mehr, du musst ihn nicht mehr anbeten. Für dich gilt mehr Scharia nicht. Alas. Für dich gilt nicht mehr Scharia. Dieser Nachbar von dir, oder diese Sufis in deinem Dorf, die sind Murid, das ist Murid. Murid bedeutet ein blinder Befolger. Er ist, halas, du bist in den Händen deines Scheichs, wie ein, was weiß ich wie was. Schachfigur. Wie eine Schachfigur, barakallahu fikum. Der Scheich macht mit dir, was er will. Und du musst dich ihm ergeben. Verstehst du das, barakallahu fikum? Taib. Und diese Sufis sagen auch, derjenige, der diesen höchsten Rang der Wilaya erreicht, für den gibt es keine Pflichten mehr. Wajibat gibt es nicht mehr, wie das Gebet oder das Fasten und so weiter und so weiter. Bei vielen Sufis, ich habe euch erzählt, es gibt ja viele verschiedene, es gibt hunderte Tariqat bei den Sufis. Turuk, Turukat, verschiedene, wie sagt man das? Wege, Auslegungen, Kategorien, Gruppen, Und der eine sagt, mein Sheikh, hat so eine Derecha erreicht. Er muss nicht mehr beten. Er ist so gut, er muss nicht mehr beten. Das Gebet ist von ihm, wie sagt man das? Schon lange angekommen. Er muss nicht mehr beten, er ist schon, er hat diesen Yakin erreicht, seine Wilaya. Dass er mit Allah so nah steht, ist so ganz hoch und er muss nichts mehr machen. Und Salat al-Daimun, die Tag und Nacht, wenn betet, nicht betet, die sind im Gebet. Naja. Wir beten fünfmal, ich war auch bei dir. Die sagen, wir sind im Salat al-Daimun, Tag und Nacht. Auch wenn wir sitzen, wir schlafen. MashaAllah. Also, wie gesagt, die Wajibat, sie müssen sie nicht mehr befolgen. Wenn sie diese Wilaya erreicht haben, sie müssen sie nicht mehr befolgen. Sie müssen nicht fasten, sie müssen nicht Zakat zahlen. Auf der anderen Seite, viele Muharramat, die in Wirklichkeit haram sind, sind für sie nicht mehr haram. Wie zum Beispiel Sina oder Alkohol trinken oder Drogen nehmen und so weiter und so weiter. Sie müssen das nicht mehr machen. Wenn wir uns anschauen, die sufischen Schuluch, alle rauchen. Ich weiß nicht jetzt, ob das Dings ist, ob das Tabak ist oder irgendein anderer Stoff, aber alle rauchen. Zum Beispiel die Sufis bei uns, die mit den Türken gekommen sind, die mit den Türken kamen, die Sufis, merkt euch eins, die gehen nie in den Dschihad. Die heutigen Sufis, die haben mit dem Dschihad nichts zu tun. Ihr Dschihad ist in den Träumen. Ich habe euch erzählt von Ebu Nur. Ebu Nur ist einer der größten Ulema der Sufis in unserer Zeit. Ebu Nur aus Syrien. Er erwähnt seine Geschichte, wie er in Palästina war und wie er dort, mashallah, und Allah hat zu ihm gesprochen. Ebu Nur, du brauchst keine Angst haben, du wirst, mashallah. Und unser Ali Dedo, dieser Sufi, er erzählt die Geschichte, er war in Tschetschenien im Traum. Er war im Traum in Tschetschenien und hat dort gegen die Russen gekämpft mit den Mujahedin. Und sein Schüler, er erwähnt diese Geschichte im Fernsehen, Brüder Barakallahu Fikum. Er erwähnt das in einem Interview mit ihm. Ja, denn Ali Dedo erzählt, er wäre im Dschihad in Tschetschenien im Traum gewesen. Hat mit den Mujahedin gekämpft, mit Hattab und Basayev. Und, er sagt, das ist kein Problem. Er ist aufgewacht und er war blutig von dem Gefecht. Seit dieser Neues, ihr könnt euch schätzen den Namen, Suleiman Bugari heißt er. Schreibt in YouTube Suleiman Bugari und schaut ihn an, wie er singt und so. Udu Billah. Er hat ein Lied geschrieben über diesen Ali Dedo. Udu Billah. Wie auch immer. Er schreibt einen Brief über ein Lied über ihn und singt, und wenn ich traurig bin, du siehst mich an. Du beobachtest nicht. Der beobachtet mich. A'udhu billah. Wallahi, er gibt in diesem Lied Eigenschaften von Allah subhanahu wa ta'ala. Allgemein, die Lieder und die Anashid von Sufis sind voll mit solchen Kufriyat, wo sie ihren Schuyuch Eigenschaften Gottes geben. Du siehst alles, du hörst alles, du bist mit mir, du gibst mir Kraft, und so weiter und so weiter. Du entscheidest, was mit mir passieren wird. Mein Herz ist in deinen Händen. Wallahi ladim. So sind die Eigenschaften, so beschreiben sie ihre Schuyuch, ihre Toten, so beschreiben die Sufis. Al-Muhim, dieser Suleiman, wisst ihr, was er sagt? Er sagt, das ist nicht schwer zu, man kann das prüfen. Wir rufen einfach die Mujahedin in Tschetschenien an und sie werden uns bestimmt bezeugen, dass Ali Dedo auch dort war und hat mit ihnen gekämpft. Er erzählt das im Fernsehen und die Leute glauben das. Subhanallah. Er hat eine Bid'ah eingeführt, sogar eine Bid'ah bei den Sufis, dass sie Kümmel essen. Wisst ihr, was das ist? Kohle. Diese Kohle, mit der man einen Grillkohle. Sie essen das. Bei ihren Sitzungen, bei den Sufis ist allgemein bekannt, dass sie Haschisch rauchen und Tee trinken. Die Darawish rauchen Haschisch und trinken Tee. Das ist bekannt. Das ist keine. Das ist allgemein bekannt bei allen Sufis. Aber diese bosnischen Sufis, sie essen noch schwarze Kohle, Grillkohle. Ali Dedo sagt, dass bei uns war Sunne, dass wir Grillkohle essen pur. Aber wir haben es leicht gemacht, wir essen es mit Honig. Für die neuen Muride, weil sie noch nicht stark sind mit Imam. Wir essen schwarze Kohle mit Man spricht zu jemandem Bulgari davon und sagt, das ist doch... Er sagt, nein, nein, es ist allgemein bekannt, dass das schwarze, also Grillkohle, gut ist gegen Atomstrahlen, gegen Strahlungen. Es hilft. Allahu Akbar. Hätten das die Leute in Hiroshima und Nagasaki gewusst, hätten sie wahrscheinlich. Oder in Tschernobyl, oder die Japaner jetzt, wo sie ein Problem gehabt haben mit Allahu Akbar. Wollen wir weiter, inshallah ta'ala. Auf jeden Fall, diese Awliya, die so einen großen Dienst Deraja erreicht haben, sie haben sich durch diese ganzen Sachen, dass sie etwas Besonderes sind, sie haben sich Frauen anderer Männer, anderer Menschen für halal erklärt. Ja? Ich habe euch letztens erwähnt, die Geschichte von den Rifa'iyen, ist eine berühmte Tariqa bei den Sufis, ja, die Rifa'iyen. Bei den Albanern, bei den albanischen Sufis, derjenige, der heiratet, er muss seine Frau zuerst zum Sheikh bringen. Zuerst zum Sheikh, damit Sheikh hier Bereka gibt. Ich weiß nicht, ob es so etwas bei den türkischen Sufis gibt. Dann gibt es auch eine Gruppe Ismailia. Allah muss dann. Viele Sufis kennen das nicht. Leider. Murid, solche einfachen Leute. Aber man sollte ihnen das erklären, inshallah ta'ala. Und wir haben die Möglichkeit dazu, dass wir das Übel bekämpfen, inshallah ta'ala. Und dass wir diese Leute retten. Wenn wir Sabur haben mit Juden und Christen, ja, dann sollten wir auch Sabur haben mit diesen Jahele. Ja? Verstehst du mich, Barakallahu? Fikum. Diese Uliya, sie sagen, wir sehen Allah und wir reden mit ihm. Ja? Und all das, was unsere Seelen sich nur wünschen, alles ist Haq. Das, was wir uns nur vorstellen, ist Haq. Ja? Das, was wir uns wünschen, ist Haq. Also Allah verbietet uns nichts mehr. Ja. Bei den Propheten, sallallahu alaihi wasallam, Allah sagt, وَمَا يَنْتِكُ عَنِ الْهَوَى. Er redet nicht nach seinen Trieben, nach seinen Gelüsten. إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. Sondern das ist eine Offenbarung, die ihm offenbart wird. Er erzählt, was Allah ihm befehlt. Aber bei den sufischen Shuyukh, bei den Awliya, die diese Deraja erreicht haben, ja, sie unterhalten sich mit Allah subhanahu wa ta'ala und sehen ihn. Und was noch? Was sie sich wünschen, das ist Haq. Sie wünschen sich irgendwas, dass das so ist. Halas, es ist so. Er will deine Frau haben. Allah hat gesagt, du bringst deine Frau morgen zu mir. Die ein Schwachkopf, ein Murid, bringt seine junge Tochter zu diesem Alideh. Er hat ein Haus im Wald. Er ist gestorben, alhamdulillah, vor Jahren. Ja? Aber ein noch schlimmerer ist gekommen als er. Weil dieser Ali, der war ein Jahil. Ja, er war ein Meshur. Ja, einer, der Sihr in sich hat. Dieser Shaitan. Aber der Schüler von ihm, Suleiman Bulgari, wo hat er studiert? Er ist nicht ein einfacher Hafiz. Sondern er ist Hafiz erster Sahne. Erstens. Zweitens, wo hat er studiert? In Medina. In Medina hat er studiert. Kulliyatul Quran. Die Fakultät des Korans. Deswegen werden wir sehen, viele Murji'a, die ihn kennen, über ihn machen sie Takfir, weil er in Medina studiert hat. Ja? Hätte er woanders studiert, in Damaskus vielleicht oder in Kairo, oder irgendwo in der Türkei, dann vielleicht nicht. Die Argumente sind nicht zu ihm gekommen. Ja? Aber in Medina hat er bei den Ulema gelernt. Das ist natürlich Batil, was sie sagen. Er ist ein Kafir, egal wo er studiert hat. Ob in Medina oder irgendwo anders. Ja? Auch wenn er überhaupt nicht studiert hätte. Aber aus dieser Sache können wir sehen, dass sein Chubf, also seine Übelkeit, ist besonders groß. Ja? Du sitzt im Mahad, also Mahad li Ta'lim al-Lugha, also dieser an der Islamischen Universität in Medina gibt es ein Zentrum für arabische Sprache. Das musst du 2 Jahre lernen, die arabische Sprache. Erst dann darfst du an der Fakultät studieren. Wenn du Hafiz bist, wenn du Koran auswendig kannst, kannst du Kulliyatul Quran studieren. Ja? Der Hauptfach ist Tafsir und Qiraat. Ja? Du kannst Hadith studieren. Hauptfach ist Hadith. Du lernst 800 Hadithe auswendig. Ja? Oder Fiqh, die 4 Mezheb. Das ist Scharia. Und so weiter und so weiter. Ja? In Mahad schon lernst du Aqida. Einfache Sachen. Dann auf jeder Kulia, egal für welche du dich entscheidest, ob Koran oder Hadith oder Scharia, also Fiqh oder Dawa, In den ersten zwei oder drei Jahren hast du ein Fach, das heißt Madatu Tawhid. Fach heißt Tawhid, wie zum Beispiel Mathematik, Geschichte, Physik. Okay, das gibt es ja nicht, Physik, und das gibt es, aber nur als Beispiel. Hast du ein Fach, das heißt Tawhid. Und da lernst du Tawhid. Lernst du Aqida. Ha? Aqida der Salaf, der ersten Generationen, subhanallah. Aqida der Sahaba. Verstehst du mich, Barakallahu fikum? Und er hat diese Aqida gelernt dort. Ja? Aber könnt ihr euch vorstellen, wie viel Sabur er gehabt hat? Ja? Um nicht zu sagen, das ist Batil. Das ist Blödsinn, was wir da lernen. Ja? Die richtige Aqida ist so und so. Ja? Na, hinrichten würden sie nicht. Obwohl das der richtige Urteil für ihn wäre, sie würden ihn höchstens rausschmeißen. Ja? Oder er würde auf die Tour, ich bin blöd, machen und sagen, ja, ich bin ein Jahil, was soll ich machen? Ich komme aus den Balkanstaaten, ich bin ja gekommen, um zu lernen. Viele Sufis machen das. Sufis das ist auch eine üble Sorte, subhanallah. Aus Ingushetien. Ich kannte mal einen, irgendwie Beg hat er geheißen. Kazbeg oder irgendwie Beg, keine Ahnung. Er war extra übel, subhanallah. Ja? Er hat Zikr in seinem Zimmer gemacht. Ja, war ganz laut, aber wenn er rauskommt, alles normal, er geht in die Moschee und geht in die Schule und dass du dich mit ihm unterhältst über Sufismus, er würde niemals irgendwas sagen von seiner Akhira. Niemals, niemals. Ja? Allahu Akbar. Aber er verbirgt seine Kufriyat, la hawla wa la quwwata illa billah. Ibn Hazm, rahimahullah, sagt selbst, ich habe einen Sufi gesehen, wie er sagt, Allah subhanahu wa ta'ala hat einen Namen, einen versteckten Namen. Er hat 36 Buchstaben. Ein Name von Allah hat 36 Buchstaben. Keine einzige dieser Buchstaben gibt es in der arabischen Sprache. Ja? Allah hat einen Namen. Ja? Er hat 36 Buchstaben. Kein einziger dieser Buchstaben gibt es in der arabischen Sprache, außer S. Ja? Außer einen Buchstaben. Subhanallah. Wer diesen Namen erfährt, er kommt an ganz besonders große, wie nennt man das, Derejat. Ja? Wenn ich zum Beispiel jetzt, wenn ich nachdenke, ja, habt ihr nicht bei euren, wir haben alle Probleme mit Sufismus. Ja, wir können, nicht wir haben, wir sind Muslime. Aber unsere Völker haben Probleme mit Sufismus. Wir können das leugnen oder nicht. Der Sufismus, ihn gibt es so in Medina, da hat er sich verschanzt. Und in Mekka. Ja, und überall auf der ganzen Welt. Ja, richtige Vampire sind das, wobei. Ja, habt ihr nicht eure Verwandten oder Ältere gehört, wie sie über einen versteckten Namen Allahs reden? Ja, es gibt einen Hoja, er kennt einen Namen Allahs, einen verborgenen Namen. Ich selber habe das gehört. Ich habe eine Verwandte, sie ist Sufi, aber sie ist zum Glück Jahila. Aber das ist, entschuldigt sie nicht. Sie sagt, ich habe geträumt von Allahs versteckten Namen. Ich kenne den Namen. Hey, der Gewehr, wie ist dieser Name? Der höchste Name. Ich habe das auch gehört, dass Allah 100 Namen hat. Das hat ja früher so erzählt. Ja, ja. Und dieser 100. Name kennt niemand. Und nur Iblis kennt diesen Namen. Und der diesen 100. Name kennt, kommt in Paradies. Und Iblis denkt, dass er in Paradies kommen wird. Aber das wird mit ihm nicht passieren. Und so sein. Allah muss das. Da hat Iblis Glück gehabt. Das gibt es bei allen Sufis, dass sie über irgendeinen geheimen Namen sprechen. Ja? Irgendwelche Geheimnisse. Gibt es im Islam Geheimnisse? Ja? Was ist Urteil von demjenigen, der Ilm hat, aber es versteckt? Was sagt der Prophet Salam über so einen? Was wird mit ihm sein? Okay. Die Strafe warten. Ah? Er soll auf die Strafe warten. Derjenige, der Ilm hat, es aber versteckt, es nicht weitergibt, es für sich behält. Wenn es diesen besonderen Namen gibt, wieso bringen wir es nicht allen bei, damit sie Allah rufen mit diesem besonderen Namen, damit sie. Ah? Und wieso ausgerechnet kann es dieser Scheich von den Sufis, wieso kann es niemand auf der ganzen Welt? Irgendeine unbedeutsame Person, ja? Einer, der ist wahrscheinlich auch ein Alphabet, kann nicht lesen, irgend so ein Schafhirte. Weil das werden wir auch erwähnen. Ist auch eine Eigenschaft bei den Murid, bei den blinden Folgern, nicht bei den Schuyuch. Die Schuyuch selber studieren Philosophie und lernen Persisch. Aus Persien stammen die meisten Sufi-Ideen. Und wenn wir uns anschauen, die meisten dieser Sufis waren was? Waren Perser, oder besser gesagt ihre Ulema. Abdul Qadir Jailani war ein, er war ein Kurde. Abdul Qadir Jailani war ein Kurde. Ibn Arabi, die stammen aus Persien, geboren ist aber in Spanien. Ghazali war ursprünglich Perser. Dieser Junaid, dieser türkische Junaid, er war auch Perser. Junaid, ein großer Alim bei den Sufis. Dann der große Alim von den Sufis, wie war sein Name? Sahrawardi, auch ein Perser. Ein großer Name bei den Sufis. Al-Muhim, barakallahu fikum. Dann sagt Ibn Hazm, rahimahullah ta'ala, einer, den ich kenne, er saß bei solchen Majalisul Haqq. Sie nennen das Majalisul Haqq. Wisst ihr, was Majlis ist? Majlis ist eine Sitzung. Sitzung in der Wahrheit. Wo die da sitzen und die stellen sich im Kreis und in einer Reihe und der Scheich geht von einem bis zu anderen. Na? Wallahi, das, was wir hier reden, ihr braucht nur Internet einschalten. Und reinschreiben über die Sufis, der Rawish, Naqshbandis, die Maulawis und so weiter, die Sekte der Qadiriyye und die Rifa'iyye und so weiter, Ahmed al-Rifa'i. Schreibt es rein und dann werdet ihr sehen, was für Bewegungen sie machen, welche Tänze sie vorführen, welche Musik sie spielen, es gibt auch da bestimmte Rhythmen. Von wo haben sie das alles? Von wo haben sie das alles? Ist das aus Koran und Sunna? Ist das aus der Praxis des Islams? Ist es nicht. Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radd. Wer irgendeine Sache in unsere Religion einführt, die nicht dazugehört, fa huwa radd, sie wird was? Abgelehnt. La hawla wa la quwwata illa billah. Einer der Leute, der bei diesem Majalisul Haqq dabei war, sagt, ich bin gesessen bei diesem Majlis, bei dieser Sitzung, und ich habe erst ein Bein ausgestreckt. Ibn Hazm erwähnt diese Geschichte, dass jemand nicht kommt und sagt, ja, wo ist die Geschichte? Ibn Hazm erwähnt die Geschichte. Er hat sein Bein ausgestreckt. Ja? Einer der Anwesenden sagt zu ihm, so darf man nicht sitzen auf einem Majlis, wo Herrscher sitzen, wo Herrscher dabei sind. Mit Herrscher meint er den einen Herrscher, subhanahu wa ta'ala. Ja? So darfst du so respektlos mit gestreckten Beinen darfst du nicht sitzen auf einer Sitzung, wo Majalisu'e. Majalis, also eine Sitzung der Herrscher. Eine Sitzung, wo Allah dabei ist. Ja? Danach hat dieser Mann nie wieder seine Beine nach vorne gestreckt. Also er will damit sagen, Allah subhanahu wa ta'ala ist dabei, so respektlos. Dass das Respektlosigkeit ist, das ist allgemein bei den Arabern bekannt. Ja? Zum Beispiel jemand sitzt vor dir und du setzt ihn und streckst deine Füße nach vorne. Das ist allgemein bei den Arabern oder allgemein bei den Muslimen Respektlosigkeit. Ja. Stell dir vor, jetzt macht jemand hier einen Vortrag und du gibst ihm deine Socken so vor die Nase. Ja. Oder deine Schuhe. Das ist respektlos, dass man die Beine nach vorne... Bei uns zum Beispiel, das ist ein Blödsinn, die sagen, das ist von Mezheb Hanafi, ist aber nicht von Mezheb Hanafi. Wenn man im Sitzen beide Beine nach vorne ausstreckt, ist Abdes kaputt. Ja, ich sage Mezheb Hanafi, das hat mit Mezheb Hanafi nichts zu tun. Ja, aber alle Hanafi, was heißt der Hanafiten? Alle Jahele, so, wenn er nicht mehr weiß, wie weiter, ja, wenn er nicht mehr weiß, wohin, er sagt, Mezheb Hanafi, Mezheb Shafi, bei uns, wir sind Shafiten. Allahu Mustan, hör auf zu lügen, Hasbunallah, wa ni'mal Wakil. Die Sufis also sind der Glauben, bei ihren Sitzungen, diese Sitzungen der Wahrheit, wo sie Zikr machen und sie, ist Allah subhanahu wa ta'ala anwesend bei ihren Sitzungen. La hawla wa la quwwata illa billah. Einer der großen Ulema bei den Sufis, Abu Hadir al-Nasabi und Abu Siyah al-Samarkandi, das sind zwei berühmte Ulema bei den Sufis, und ihre Schüler sagen, die Geschöpfe sind ständig mit Allah subhanahu wa ta'ala zusammen. Die Geschöpfe sind ständig mit Allah subhanahu wa ta'ala zusammen. Was sagen wir? Was sagt der Hissun über Jama'a? Bezüglich Allahs Ma'iyya. Die Schöpfer, die Schöpfung, die Geschöpfe sind mit Allah, mit zusammen, in der arabischen Sprache Ma'iyya. Mit zusammen sein, Ma'iyya. Ma'an. Wir haben über diese Ma'iyya gesprochen in Akida, in Tauhid, als wir Vorträge in Tauhid geredet haben. Oder nicht? Allah ist mit uns, wenn wir sagen. Allah ist mit den Muslimen in Afghanistan. Allah ist mit den Muslimen in Irak. Allah ist mit den Muslimen in Jemen. Allah ist mit den Mujahideen in Syrien. Dieses Ma'iyya, mit. Wie verstehen wir das, Ahl Sunnah wal Jama'a? Was bedeutet Allah ist mit? Hilft. Und mit was noch? Mit seiner Hilfe. Aywa. Allah subhanahu wa ta'ala sieht sie und unterstützt sie und hilft ihnen und lässt sie nicht im Stich. Und beobachtet sie und hört ihre Dua. Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Aber die Sufis, und das haben sie auch gut gemacht, meistens sagen sie, Allah ist mit uns. Und wenn du ihn attackierst, sagt er, ich meine, er sieht alles. Und aber die haben gesagt, die Schöpfung ist mit Allah immer zusammen. Die Schöpfung ist mit Allah. Die haben nicht gesagt, Allah ist mit der Schöpfung. Sie bezeugen ihre Akidatu. Ittihad. Ittihad. Das ist nicht was? Dass die Schöpfung und Allah sind immer zusammen. Verkörperlicht. Aywa, Ittihad, Wahdatul Wujud. Dass die Schöpfung und Allah, das ist eins. Zum Beispiel bei uns. Alle sagen, Allah ist überall. Das haben wir von unseren Alten gelernt. Allah ist überall. Oder bei den Türken, Allah ist überall dort, wo man seinen Namen erwähnt. Und wenn jemand reinkommt, es ist üblich, zum Beispiel bei den Türken, dass wenn ein Mann reinkommt, und Salamu alaikum sagt, es ist üblich, dass er sagt, alle Leute stehen auf, weil er ein Mann ist. Aber wenn eine Frau reinkommt, die Männer stehen nicht auf. Aber in unserer Zeit haben böse Frauen, also, wie nennt man diese emanzipierten Frauen? Sie kommt rein, wo Männer sitzen und sagt, Assalamu alaikum. Und die Männer müssen aufstehen, weil überall dort, wo man Allah erwähnt, Assalam, Allahs Name, muss man aufstehen. Was für ein Schwachsinn. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Wenn du sitzt und bleibst und jemand sagt Salam. Ja, Salam. Salam ist der Name Gottes, oder nicht? Ja, Salam. Du machst Dua und sagst Ja, Salam. Du rufst Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamu alaikum. Die stehen alle auf, weil Allah ist überall, wo man seinen Namen erwähnt. Bei uns also hat man immer gesagt, Allah ist überall. Wo ist Allah? Allah ist überall. Allah subhanahu wa ta'ala bezeugt, nicht an einer Stelle, an vielen Stellen im Koran, dass Allah subhanahu wa ta'ala über seinen Thron ist, Azza wa Jal. Über seinen Thron, eine gefangene Sklavin. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagt zu ihr, wer bin ich? Sie sagt, du bist Rasulullah. Und wo ist Allah? Sie sagt, oben. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagt, lass sie frei, sie ist eine Mu'mina. Diesen Hadith kennt jeder. Sogar die Sufis kennen diesen Hadith. Aber sie, Allahu Alam, ich weiß nicht, was sie mit dem Hadith machen. Wir haben gelernt, Allah ist überall. Ich habe einigen Brüdern erzählt, als ich begonnen habe, also zu beten, Vorträge zu besuchen. Ich war bei einem Da'ia zum Vortrag und er sagt, diese Sufis, sie sagen, Allah ist überall, dieser Kuffar. Und ich habe mich sehr unwohl gefühlt. Wallahi. Weil ich habe immer geglaubt, Allah ist überall. Von wem? Von der sufischen Tradition. Okay, die Kommunisten haben das auch kaputt gemacht, alles. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Das die erste, wieso jemand kommt und sagt, wieso sagt er Alhamdulillah, Rabbil Alamin, dass die Kommunisten das kaputt gemacht haben. Ich habe nicht gesagt, Alhamdulillah, dass Kommunisten Koran und Sunnah kaputt machen. Aber ich sage, Alhamdulillah, dass Kommunisten die sufische Akide zerstört haben. Und es sind nur Bruchteile geblieben. Ja? Weil die erste Voraussetzung, damit du Muslim wirst, ist was? Dass du was zerstörst? Den Schirk, die falsche Akide, die du hast. Kufr bit Tagut als erste Voraussetzung. Dass du die falsche Akide, dass du sie eliminierst. Ja? Dieser Glaube, der Glaube an irgendwelche übermächtigen Aulia und Hojas und Shuyuch, der Glaube an irgendwelche Geschichten, die keine Wurzeln haben im Islam, dass du dich lossagst von einer Batil Akida, dass du die richtige Akida annimmst danach. Das ist, subhanallah. Ja? Ich habe mich unwohl gefühlt, dass er sagt, die sagen, Allah ist überall, das sind Kuffar. Weil wenn sie sagen, Allah ist überall, er hat sich mit den Menschen verkörpert. Was bedeutet das? Ja? Allah ist alles. Und das sagen die Sufis, das ist ihr großes Geheimnis. Ja? Sufis sprechen immer über ein Geheimnis. Es gibt ein Geheimnis, darf man niemandem sagen. Sir, ein Sir. Ja? Darf man niemandem erzählen, dass wer es weitergibt, ist ein Ungläubiger. Er ist ein Murtad, man soll ihn köpfen. Urteil bei den Sufis. Welches Sir ist das? Ja? Alles ist Allah und Allah ist alles. Es gibt nichts außer Allah. Wa ya'zim billah. So werden wir sehen, zum Beispiel, wir werden dann später darüber reden, was Ibn Arabi sagt, dass die Mushrikin, die damals Lat und Uzza und Menat angebetet haben, sie haben Allah angebetet in Wirklichkeit. Weil Allah ist alles. Diese Statuen, Stein, Luft, Planeten, Universum, alles ist Allah. Und die Menschen sind auch Allah. Und Allah, das ist alles. Es gibt nichts außer Allah. Ich erzähl dir die Wahrheit. Ich erzähl dir das Geheimnis. Es gibt nichts außer Allah. Allah ist einer. Ja? Das ist das Geheimnis des Sufis. La hawla wa la quwwata illa billah. Frag sie, ist Allah überall? Ja? Mansur Hallaj, ihr habt es von ihm gehört. Einer der größten Ulema. Der Junaid. Dieser Junaid, dieser Sufi Junaid, warum ist er böse auf Hallaj? Warum? Ha? Weil er hat gesagt, Allah will nur meine Gruppe. Nein, er ist nicht deswegen böse auf ihn. Sondern weil er die Geheimnisse der Sufis einfach so an die einfachen Menschen weitergegeben hat. Deswegen ist er böse auf ihn. Ha? Es wäre Wallahi schon hilfreich, sehr hilfreich, Barakallahu fikum, dass wir. Schau, eine Stunde ist schon vorbei, das war's. Ja, und ich bin nicht einmal fertig mit Ibn Hazm und seinen Aussagen. Später kommt Imam al-Shawkani, Imam al-Shafi, Imam Malik. Was sagt Qadi Iyad, rahimahullah ta'ala? Ja, was sagt Ibn Hajar al-Asqalani? Was sagt Abu al-Hassan al-Ash'ari? Von dem sich die Asha'ira zuschreiben. Ja, was sagt er über Sufis? Aber wir haben immer so wenig Zeit. Allah uns dann. Mach mal längere Vorträge. Längere Vorträge, am Mittwoch, inshallah ta'ala, um 7 Uhr treffen wir sich wieder hier. Und dann schauen wir weiter, inshallah ta'ala. Aber wie gesagt, es wäre sehr hilfreich, wenn ihr zum Beispiel euch diese Namen aufschreiben würdet. Wer war Ghazali? Wer war dieser Junaid? Wer war Ibn Arabi? Wer war Abdul Qadir Jailani? Wer war Ahmed al-Rifai? Dass ihr euch diese Namen aufschreibt, inshallah ta'ala, wenn wir nächstes Mal darüber reden, inshallah ta'ala, wir werden sie bestimmt erwähnen. Dann werdet ihr inshallah ta'ala wissen, um was es geht. Deswegen guckt, im Internet gibt es das alles, inshallah ta'ala. Über Sufis, ihre Akida, was sie denken, wie sie glauben, ihre Akida, wie sie ist und so weiter und so weiter. Ja? Viele Sufis verstecken sich hinter Mezheb al-Hanafi. At-Takin, ich sage, er ist auch Mezheb al-Hanafi. Ich bin Hanafi. La hawla wa la quwwata illa billah. Obwohl die Hanafis, die waren keine Sufis, subhanallah. Ja? Spätere Generationen, wenn wir in unserer Zeit, wenn wir anschauen, ja? In unserer Zeit, welche Mezheb in Fiqh sind die Sufis? Ja? In Fiqh? Die Türkischen sind Hanefi. Die Tschetschenischen sind Schafi und die in Syrien sind Schafis. Ja? Die afrikanischen Sufis sind Malikier. Ja? Aber wir haben immer gesagt, wir haben kein Problem mit was? Mit Fiqh. Wir haben kein Problem mit Mezheb al-Hanafi oder Maliki oder Hanbali im Fiqh. Ja? Wir reden hier von Akhida, wir reden hier von Kufr. Wir reden hier von Leuten, die sagen, er ist Hanafi oder Shafi, aber in Wirklichkeit ist er ein Kafir, ein Mushrik. Die gleiche Sorte von Mushrikin aus Damals aus Mekka, la haula wala quwwata illa billah. Deswegen, meine Brüder, barakallahu fikum, will ich inshallah ta'ala von euch, dass ihr ein bisschen recherchiert über diese Namen, über diese sufischen Namen. Aber hoffentlich bleibt nicht irgendwer von euch stecken. Brauchen wir dann diese Schneeketten, um ihn rauszuholen. Ja, ich denke, wir lieben irgendwo, ja, sind wir. Deswegen, barakallahu fikum, möge Allah mir verzeihen von euch.